Was hast du nun vor, Zuko? Willst du das Angebot der funkelnden Schlange annehmen und dich unter ihre Fittiche begeben? Eine Schlange mit Fittichen. Da müsste Tiang Tang eher die funkelnde Henne sein. Adler, zweiter Adler wäre ein passender Vergleich. Ja, ja. Eigentlich wollte ich nur weg von hier. Aber ich würde alles auch sehr vermissen. Die Stadt, sogar die Triaden, ich gebe es zu. Es ist eben mein Leben und an Xiantans Seite kann ich dafür sorgen, dass die Macht der Triaden ausgeglichen bleibt. Dass nicht alles noch schlimmer wird, wenn wieder jemand auf solche Gedanken kommt wie meine Mutter. Hm. Na, vielleicht nimmst du ja einmal den Platz der funkelnden Henne oder des Adlers oder von wem auch immer ein. Dann wirst du den Geheimbund noch ehrenvoller führen als Xiantan. Davon bin ich überzeugt. Es ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Vielleicht muss diese Unterwelt des Verbrechens bald wieder aufgemischt werden. Ja, dazu braucht es jemanden wie dich. Jemanden, der mit Mut der Ungerechtigkeit trotzt. mal was anderes, Freunde. Unsere Eltern, die werden in Ohnmacht fallen, wenn die hören, wo wir sind. Sollen wir es ihnen überhaupt sagen? Hä? Niemand ist zu Hause. Alle sind im Urlaub. Vielleicht haben sie es noch gar nicht mitbekommen. Oder in Rocky Beach klingeln die Telefone heiß. Obwohl alles so schnell ging, sind es nun, wie lange haben sie eigentlich schon nichts mehr von uns gehört? Ach, nicht sehr lange. Und ganz egal, ob Onkel Titus, Tante Mathilda und eure Eltern schon eine Telefonlawine gestartet haben, um uns zu finden. Hey,